dass Sprache unser Denken gestaltet und wie genau sie das tut, beschäftigt die belarussisch-amerikanische Kognitionswissenschaftlerin Lea Boroditsky. Im Deutschen haben wir zum Beispiel drei grammatische Genera. Jedes Nomen ist einem Genus zugewiesen, weiblich, männlich oder sächlich. Die grammatischen Geschlechter von Substantiven sind allerdings von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Im Deutschen ist die Sonne feminin, im Französischen heißt es le soleil, im Spanischen el sol. Das Genus in beiden Fällen maskulin. La lune, sagen Franzosen, für die Deutschen hängt hingegen der Mond am Nachthimmel. Beeinflusst nun das Genus die Art und Weise, wie Menschen über das Bezeichnete denken? Laut Boroditsky ist das tatsächlich der Fall. Bittet man Deutsche und Spanier, eine Brücke zu beschreiben, beeinflusst das Genus die Wahl der Adjektive. Im Spanischen ist die Brücke männlich, im Deutschen weiblich. So benutzen deutschsprachige Menschen zur Beschreibung der Brücke stereotypisch feminine Zuschreibungen. Die Brücke ist schön oder elegant. Eine spanischsprachige Person charakterisiert die Brücke eher mit stereotypisch maskulin konnotierten Wörtern. Die Brücke ist hier stark oder lang. Ein anderes Beispiel sind die Benennung und damit einhergehend die Unterscheidbarkeit von Farben. Auf Deutsch gibt es nur ein Wort für Blau. Auf Russisch unterscheidet man dagegen zwischen Hellblau, Golubui, und Dunkelblau, Sini. Russen haben also lebenslange Erfahrung damit, diese zwei Farben sprachlich zu trennen. Boroditsky erklärt, testen wir, wie gut Menschen diese Farben unterscheiden können, sehen wir, dass Russen diese sprachliche Grenze rascher überschreiten. Sie können schneller zwischen Hell- und Dunkelblau unterscheiden. Schauen wir uns das Gehirn an, wenn es Farben wahrnimmt, etwa wenn Hellblau langsam in Dunkelblau übergeht.